Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. How good life is. Wie gut ist das Leben? If we take and give all the attention to Jesus. Wenn wir die ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten. So he is the one who makes the church grow supernaturally. Er ist derjenige, der die Gemeinde auf übernatürliche Weise wachsen lässt. Now, verse 8. Und nun Vers 8. Now the one who plants and the one who waters are equally important and on the same team. Derjenige aber, der pflanzt und derjenige, der wässert, sind gleich wichtig und gehören zum selben Team. I really like how the Passion expresses that. Es gefällt mir sehr, wie die Passion das ausdrückt. They are both on that same team. Sie gehören beide zu demselben Team. If they are on the same team, the moment you say side, you're trying to divide a team. Wenn sie im selben Team sind, versuchst du, das Team zu spalten, je mehr du Partei ergreifst. I mean, why would you want to do that? Warum solltest du das tun wollen? Can you imagine? Stell dir vor, if you're supporting a special soccer team and say, I'm totally against that goalkeeper. I mean, I'm against him. I just want him out of the team. Du unterstützt eine bestimmte Fußballmannschaft und sagst, ich bin total gegen diesen Torwart. Ich bin gegen ihn. Ich will ihn einfach aus der Mannschaft haben. Well, take the goalkeeper out of the team. Wenn du den Torwart aus der Mannschaft herausnimmst, and your team is gonna lose because you get a lot of goals. Wird deine Mannschaft verlieren, weil sie viele Tore kassiert. We must understand that everybody in the kingdom of God is on the same team. Wir müssen verstehen, dass im Reich Gottes alle in demselben Team sind. But look at this. Doch schau dir das an. Since everybody is on the same team. Alle sind im selben Team. What does Paul say? Und was sagt Paulus dann? He says, each will be rewarded for his own work. Er sagt, aber jeder wird für seine Arbeit belohnt werden. So that means, if Paul did a good job, he will be rewarded for his job. If he didn't do it, then he won't be. Das heißt, wenn Paulus gute Arbeit geleistet hat, wird er für seine Arbeit belohnt werden. Wenn er keine gute Arbeit geleistet hat, dann wird er keinen Lohn erhalten. This is an incredibly beautiful and important thing to understand. Das ist eine unglaublich schöne und wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Because this shows us again. Denn das zeigt uns wieder, that every single Christian will be rewarded by Jesus and doesn't need to be rewarded by man. Dass jeder einzelne Christ von Jesus belohnt werden wird und nicht von Menschen belohnt werden muss. My friend. Mein Freund. I have a question. Ich habe eine Frage. Are you doing anything to get reward here on this earth? Tust du etwas, um hier auf dieser Erde belohnt zu werden? Are you doing anything to get the applause of people? Tust du etwas, um den Beifall der Menschen zu bekommen? Are you doing anything so that at the end of the day people will say, man, that was incredible. Tust du etwas, damit die Leute am Ende des Tages zu dir sagen, Mann, das war unglaublich. Remember. Denke daran. If that's what you do, wenn dies deine Motivation ist, then you have misunderstood that every reward comes from Jesus alone. Dann hast du nicht verstanden, dass jede Belohnung allein von Jesus kommt. And you know why this is so important? Weißt du, warum das so wichtig ist? Because whatever we do, we're supposed to do for the Lord. Therefore, he's the only one who can reward us. Weil wir alles, was wir tun, für den Herrn tun sollen und er der Einzige ist, der uns belohnen kann. And if it's for him, und wenn es für ihn ist, allow him to judge. Dann erlaube ihm, dies zu beurteilen. And don't worry what people think. Kümmere dich nicht darum, was die Leute denken. And I really like how the Passion expresses the next sentence, the next verse, because there's a special word in there that I really like. Mir gefällt, wie die Passion den nächsten Satz und den nächsten Vers ausdrückt, denn da gibt es ein besonderes Wort, das ich sehr mag. We are co-workers with God. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Now look. Schau mal. I remember I was very overwhelmed once from my European team. Ich erinnere mich, dass ich einmal von meinem europäischen Team sehr überwältigt war. Like overwhelmed in a good sense. Überwältigt im positiven Sinne. You know, I was like, my goodness, these people are working so hard, they are serving me and like they're just doing this for Jesus and it was very overwhelming. Ich dachte, meine Güte, diese Leute arbeiten so hart. Sie dienen mir und tun das alles für Jesus. Das war sehr überwältigend. So I expressed my gratitude to some people. Ich drückte also einigen Leuten meine Dankbarkeit aus. And you know, and somebody said something that I never forgot. Und eine Person sagte etwas, das ich nie vergessen habe. And they said, Reinhard, we're actually not working for you, we're working with you. Sie sagte, Reinhard, wir arbeiten eigentlich nicht für dich, wir arbeiten mit dir. And then I realized that this is what has motivated these people. Da erkannte ich, dass es genau das ist, was diese Leute antreibt. That they didn't feel that they were working for me, doing anything for me, but they were my co-workers in the kingdom of God. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie für mich arbeiten, dass sie etwas für mich tun, sondern dass sie meine Mitarbeiter im Reich Gottes sind. What would happen if you would understand that you and God are co-workers? Was würde passieren, wenn du verstehen würdest, dass du und Gott Teamkollegen sind? That you are actually working together, you're not working for him. Dass du nicht für ihn arbeitest, sondern mit ihm zusammenarbeitest. I mean, once you understand that you and him are together, that means his power becomes your power, his life becomes your life, and his vision is your vision. Sobald du verstehst, dass ihr beide zusammen seid, bedeutet das, dass seine Kraft zu deiner Kraft wird, sein Leben zu deinem Leben und seine Vision zu deiner Vision. Do you know when I was in Bible school? Als ich in der Bibelschule war, we had a subject that was called pastoral theology. Hatten wir ein Fach, das nannte sich Pastoraltheologie. And the Bible school teacher was the pastor of the largest church of the United Kingdom. Der Bibelschullehrer war der größte Pastor der größten Gemeinde des Vereinigten Königreichs. Huge, huge church. Eine riesengroße Gemeinde. And I remember that he was teaching on pastoral theology, and this is what he taught us. Ich erinnere mich, als er über Pastoraltheologie lehrte, hatte er uns Folgendes gesagt. To be in pastoral ministry is a very lonely job. Der pastorale Dienst ist ein sehr einsamer Job. Because you are right there at the top, and up there on the top it's lonely. Denn du stehst ganz oben und da oben ist es einsam. We were always told about serving the Lord is hard. Man hat uns immer erzählt, dass es schwer ist, dem Herrn zu dienen. Serving the Lord costs everything. Und dass es alles kostet, dem Herrn zu dienen. But you know what? Aber weißt du was? If you understand that you are not serving the Lord, but you are working together with him. Wenn du verstehst, dass du nicht dem Herrn dienst, sondern mit ihm zusammenarbeitest. And I know that sounds like one of those contradictions. Ich weiß, das klingt wie ein Widerspruch. Because we live for him. Denn wir leben für ihn. But because he is in me and united with me and one with me in everything I do, I'm a partner with him. Aber weil er in mir ist und mit mir vereint und eins ist mit mir in allem, was ich tue, bin ich ein Partner mit ihm. Now that means I have the best partner in the world. Das bedeutet, dass ich den besten Partner der Welt habe. How can you be lonely if you work with the best partner in the world? Wie kann ich einsam sein, wenn ich mit dem besten Partner der Welt zusammenarbeite? Something has to be wrong. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Maybe you haven't understood that your partner is on your side. Vielleicht hast du nicht verstanden, dass dein Partner auf deiner Seite ist. See you tomorrow. Bis morgen.